Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Hallo, ich bin Margarete Wohlan und was ich Ihnen heute präsentiere, berührte mich und meine Generation damals sehr. Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Es kam als Buch 1979 heraus und 2 Jahre später wurde es verfilmt. Beides schlug ein wie eine Bombe. Es war wild, es war rau, ungeschönt und schockierend. Da packte eine 15-Jährige aus über sich und ihre Familie, über ihre Drogensucht, die Prostitution auf dem Babystrich und über ihre Versuche des Entzugs. Für das Buch, das zum erfolgreichsten deutschen Sachbuch der Nachkriegszeit wurde, haben die Autoren Horst Rieck und Kai Herrmann ihre Interviews mit Christiane F. auf Band aufgenommen, als Gedächtnisstützen. Aus diesen Originalbändern hat der RIAS einen Dokumentarbericht zusammengestellt unter der Regie von Jörg Jannings und ihn 1979 gesendet. Die erste von 4 Folgen dieser Gespräche hören Sie jetzt mit einem kurzen Vorwort von Jörg Jannings. Die Tonbandprotokolle, nach denen das Buch geschrieben wurde, waren für uns das Arbeitsmaterial, aus dem wir unsere Sendung neu zusammengestellt haben. Ergänzt wurde dieses Material durch ein Gespräch, das ich im Oktober und November 1979 mit Christiane F. führte. Als Gedächtnisstütze für die Autoren gedacht, sind die verwendeten Tonbandprotokolle technisch von unterschiedlicher Qualität. Mit 6 Jahren kommt Christiane F. nach Berlin, mit 12 in einem evangelischen Jugendheim zum Haschisch, mit 13 in einer Berliner Diskothek zum Heroin. Sie geht morgens zur Schule und nachmittags auf den Babystrich am Bahnhof Zoo. Es war der einzige Weg, Geld für die Droge zu beschaffen. Christiane F. lebt heute in einem Dorf in Schleswig-Holstein und macht eine Buchhändlerlehre. Sie versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Heute, 1,5 Jahre nach dem letzten erfolgreichen Entzug, ist sie noch immer drogengefährdet, besteht noch immer die Gefahr des Rückfalls in die Drogen. Christiane, wenn du jetzt eine Biografie von dir geben sollst, also frage zum Beispiel, wie würdest du Christiane F. beschreiben? Oh je, das ist schwer. Zumindest nicht mehr so frustriert und so übernachdenklich wie noch zu der Zeit, als dieses Buch entstand, dass ich doch eigentlich jetzt schon doch ganz gut so zurechtkomme und auch mit meinem Problem und langweile mich natürlich wahrscheinlich noch genauso viel wie andere Jugendliche auch. Ich bin also nicht jetzt der Wundertyp, der aus seiner Erfahrung heraus also nun sein Leben meistert. Bin bestimmt nicht eine von den Jugendlichen, die zu Hause sitzt und Tee trinkt und die große Alternative spielt und sagt, Diskotheken sind scheiße. Ich habe also noch genau die gleichen Sachen wie früher, die zu einer Drogenabhängigkeit führen könnten. Dass ich mich manchmal nicht vertrage mit meiner Tante und mit der Familie eben und dass ich manchmal eben noch ein bisschen aufsässig bin und meine, also ihr habt alle keine Ahnung und das kommt doch von Mal zu Mal nochmal durch und ja, ich gehe eben auch noch in Diskotheken und so und das ist vielleicht auch noch nicht gerade die Alternative und ich habe auch noch keine Lust jetzt mich jetzt schon so doll an der Vernunft zu packen, dass ich sage, also, das ist alles Quatsch und so ein bisschen gebe ich mich dann noch meinem Vergnügen hin, gehe auf Konzerte und das Buch spielt eigentlich wenig eine Rolle in meinem Leben. Es erinnert mich eigentlich recht selten jemand daran, es sei denn, ich werde mal angerufen oder so. Ansonsten werde ich weder bevorzugt noch benachteiligt bei Freunden oder sie zeigen mir es nicht so, ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, dass ich anderen Leuten gegenüber manchmal doch recht ein Hindernis bin, weil ich doch ziemlich eigensinnig bin und ja, dass ich ziemlich energisch sein kann. Und wenn mir irgendwas nicht gefällt, eine Meinung von jemandem, dann sage ich das auch so oft, bis er es endlich hört. Ne? Weil manchmal versuchen die Leute das auch zu übergehen. Und viele Leute, die eigentlich mehr diese Führerposition in irgendwelchen Cliquen haben, fühlen sich also durch mich arg bedrängt. Obwohl ich überhaupt nichts mache, ich bin einfach nur da. Und das reicht den Leuten manchmal schon, über mich herzuziehen. Das ist ganz komisch, aber so bin ich. Das Buch endet mit der Beschreibung einer Riesenkalkgrube. Ihr wolltet euch Blockhäuser da unten bauen, Tiere halten, alles da haben, was man zum Leben braucht. Also weg von den Spießern, denjenigen, die keine Drogen nehmen. Den einzigen Weg, der zu ihnen führt, wolltet ihr wegsprengen. Christiane, wie siehst du das heute? Ich meine die Aussicht, die Perspektive. Also, jetzt käme ich mir wahrscheinlich vor, da unten wie im Kerker. Wenn du mir das so vorstellst, weil ich ja lernen will. Und da unten gibt es keine Literatur. Ne? Ich habe eigentlich mehr so das Verlangen danach, mit Menschen zusammen zu sein. Ne? Und deshalb würde ich heute also nicht gerne eingesperrt in einer Kalkkuhle leben. Ich sehe die Probleme heute auch viel objektiver. Ich will damit nicht sagen, bloß weil ich jetzt glücklicher bin, dass die Welt also auch in Ordnung ist. Das ist sie durchaus nicht. Aber ich betrachte das so ganz gerne und ich betrachte auch mich irgendwo. Ich versuche es immer, mich mal irgendwo zu sehen. Ne? So. Ich glaube, ich habe neulich erst mit einem Mädchen darüber gesprochen, die erzählte mir, dass sie so viel über sich eine Zeit lang nachgedacht hat, dass sie also überhaupt nicht mehr wusste, wo sie überhaupt ist. Dass sie überhaupt nicht mehr ihre Umwelt wahrgenommen hat und welche Rolle sie darin spielt. Und das ist eine Sache, ich glaube, die dauert Jahre, bis man dahinter kommt. Denn ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, wer ich bin und so. Und das ist auch noch immer, dass ich manchmal noch so ein bisschen mangelndes Selbstvertrauen habe. Ich bin insoweit, dass ich also ein anmachender Text über Fixer oder sowas macht mir überhaupt nichts aus. Ich gehe manchmal ein paar Alternativbuchläden und dann blätter ich erstmal die ganzen Bücher durch. Es gibt ja richtige Anleitungen und so für einen Kokser. Und die lese ich mir mal durch und dann gucke ich mir das alles an. Ja, dass ich nun meine, ich müsste den Typen nun gleich anhauen, wo es hier um der nächsten Ecke was gibt, ist Quatsch. Ne? Was würdest du den Jugendlichen, also die jetzt dieselben Erfahrungen machen, wie du sie gemacht hast, was würdest du diesen Jugendlichen, die wahrscheinlich jünger sind als du jetzt, für eine Botschaft mitgeben, die über das Buch hinausgeht? Also eine Philosophie ist es nicht, es sind bloß die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass in dem Moment, wo man sich in eine Clique reinbegibt, die ein ganz bestimmtes Insider-Image haben, dass da der Verstand und die Kritikfähigkeit so dermaßen nachlässt. Denn das beste Beispiel, was ich jetzt mal anführen kann, das Besseres fällt mir nicht ein, ist das Dritte Reich. Wenn irgendwo jemand mitzieht, dann hört diese Kritikfähigkeit auf. Und das halte ich also für ziemlich gefährlich. Und seit ich jetzt also in keiner festen Clique mehr drin sind, lediglich Freunde habe, mit denen ich Meinungen austauschen kann, ohne dass die mich gleich rausschmeißen. Und dass ich auch die Kleidung trage, die mir gefällt, dass ich mich doch so eigentlich ziemlich gut fühle. Es ist also wesentlich ein besseres Gefühl. Denn wenn ich manchmal so diese Insider-Looks sehe, so auch die Mode und sowas, dann irgendwann kommt mal jemand, der wird Rechenschaft verlangen. Und wenn es nur der Junge von nebenan ist, den man ganz toll findet. Ne? Und ich finde, man sollte immer zu dem, was man tut, stehen. Auf jeden Fall. Und nicht nur mit dem Grundsatz, ich will jetzt in dieser Clique sein innerhalb dieser Clique will ich mich nicht unterscheiden. Denn wenn alle schwarz tragen, ich mache dann nicht weiß tragen oder so. Und das ist eigentlich das, was ich daraus gelernt habe. Christiane, du hast in deinem Buch mal gesagt, Kinder gucken alles ab. Und da habe ich mir gedacht, also vielleicht könntest du jetzt als erwachsene Jugendliche sagen, was hast du zum Beispiel deinen Eltern abgeguckt? Was würdest du sagen, was hat dir genützt, was hat dir nicht genützt? Erstmal glaube ich, dass ich also nie zu einer schlagenden Mutter werden könnte, wie man ja so oft sagt, aus geschlagenen Kindern werden schlagende Eltern. Das ist nicht richtig. Also entweder ich habe mich so weit gefangen, dass ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe so genaue Vorstellungen von dem, was ich später mal machen will.